بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله معز الإسلام بنصره ومذل الشرك بقهره، والصلاة والسلام على من بعث بالسيف ولم يبعث بالقلم، نبينا محمد أمير المجاهدين وعلى آله وصحبه أجمعين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي، أما بعد. Wir machen weiter mit unserer Vortragsreihe, inshallah, die Geschichten der Propheten, und sind beim 14. Vers von, und wir sind bei Musa a.s. und Bene Israel. Wir waren dort stehen geblieben, wo Musa a.s. 40 Tage weg war, und Harun a.s. als Sachwalter über Bene Israel eingesetzt wurde. Und Musa kam, alaihissalam, kam zornig zu seinem Volk zurück. Und als er den Schirk sah von diesen Ben Israel, die das Kalb sich genommen haben, als Gott neben Allah, warf er seine Tafeln, beziehungsweise warf er sie nach. Sura 20, Vers 85 bis 86. Er sagte, wir haben dein Volk der Versuchung ausgesetzt, nachdem du weggegangen warst. Und der Samiri hat sie in die Irre geführt. Da kam Musa zu seinem Volk zornig und bekümmert zurück. Er sagte, o mein Volk, hat euch euer Herr nicht ein schönes Versprechen gegeben? Dauerte es euch mit dem Bund zu lange? Oder wolltet ihr, dass Allahs das Zorn von eurem Herrn über euch hereinbricht, so dass ihr die Vereinbarung mit mir gebrochen habt? Warum war Musa a.s. so zornig, so aufgebracht, ja, ne, als er sie sah, den Schirk praktizierend, obwohl Allah subhanahu wa ta'ala ihn davon berichtete? Ja, ne, wie wir hier aus der Ayah sehen, Allah subhanahu wa ta'ala berichtete Musa a.s. von dem Schirk von Ben Israel, als Musa a.s. auf dem Berg war noch. Und danach, als er diesen Schirk gesehen hat, wie er praktiziert wurde, dann wurde er richtig sauer. Er wurde so sauer, dass er die Tafeln geschmissen hat. Ja, der hat die jetzt nicht so mit Absicht geschmissen, sondern aus Zorn, aus seinem Zorn heraus hat er dies getan. Warum war er so zornig, als er das gesehen hat? Weil der Gesandte Allah sallallahu alaihi wasallam sagte, لَيْسَ الْخَبَرُ كَالْمُعَيَنَةِ. Derjenige, dem überliefert wird, oder derjenige, dem berichtet wird, ist nicht wie derjenige, der gesehen hat. Ja, der Musa a.s. wurde der Schirk berichtet, aber als er ihn gesehen hat, war das nochmal ganz anders. Wie bei der Ayah von Allah subhanahu wa ta'ala, wo wir über die Sahara geredet haben, die Schlange gesehen haben. Wir lesen über die Schlange und haben Iman und Iman daran und sind fest davon überzeugt und so weiter. Und die Zauberer sahen dies. Das heißt, ihre Stufe im Iman in diesem Punkt ist uns weit überlegen. Surah 20, Vers 87 bis... Surah 20, Vers 87. Sie sagten, wir haben die Vereinbarung mit dir nicht aus unserem eigenen Willen gebrochen, sondern wir trugen ganze Lasten von den Schmucksachen des Volkes, und dann haben wir sie geworfen, und ebenso hatte Samiri welche hineingelegt. Also wie ich beim letzten Mal erwähnt habe, die Ben Israel hatten Gold von den Ägyptern, und da haben sich deswegen Wallah alim schlecht gefühlt, und da haben sie es verbrannt. Und hat Samiri noch diesen Schlamm reingeschmissen, und da haben sie das Kalb gefunden, und Samir hat noch seine Spielchen gemacht, hat noch so ein Loch da reingemacht, um das Volk zu in die Irre zu führen oder zu täuschen, ja, ne? Und Sura 20, Vers 89 bis 90, sehen sie denn nicht, dass er ihnen kein Wort erwidert und ihnen weder Schaden noch Nutzen zu bringen vermag? Ja, ne, wenn du mit einem, du musst dir vorstellen, du hast eine Götze, du hast einen Stein, oder von mir aus ein Kreuz, oder ein Abbild einer Kuh wie bei ihnen oder von einem Kalb. Und dieses Kuh, sie machen Ibadah zu ihm. Und diese Kuh kann ihn nicht einmal hören. Es kann ihn weder nutzen noch schaden. Also es kann nicht ein Blitz auf dich senden oder es kann keine Bäume wachsen lassen und so weiter. Warum betest du sowas an? Taib, Sura 20, Vers 90. Harun hatte ihnen ja bereits zuvor gesagt: O mein Volk, ihr seid damit nur der Versuchung ausgesetzt worden. Gewiss, euer Herr ist der Allerbarmer. So folgt mir und gehorcht meinem Befehl. Und Sura 20, Vers 91. Sie sagten: Wir werden nicht davon ablassen, aus seiner Andacht uns seine Andacht hinzugeben, bis Musa zu uns zurückkehrt. Ja, der Harun hat natürlich diesen Schirk von den Leuten verboten. Aber die Leute haben nicht auf ihn gehört. Aber von Musa hatten die Leute ja eine, weil er, Musa war stark, er war sehr kräftig und er hatte eine sehr starke Persönlichkeit. Sura 70, Vers 150. Als Musa zu seinem Volk zornig und bekümmert zurückkam, sagte er: Wie schlimm ist das, was ihr nach mir an meiner Stelle begangen habt? Wollt ihr den Befehl eures Herrn beschleunigen? Er warf die Tafeln hin und ergriff seinen Bruder beim Kopf, indem er ihn an sich zog. Dieser sagte: Sohn meiner Mutter, das Volk unterdrückte mich und hätte mich beinahe getötet. So lasse nicht die Feinde über mich Schadenfreude empfinden und stelle mich nicht zum ungerechten Volk. Ja, hier sieht man auch, dass man Streit unter sich behalten soll. Also Streit soll man privat behandeln. Sonst freuen sich die Feinde sozusagen, dass wenn zwei Muslime untereinander streiten, dann freut sich der Käfer darüber, deswegen soll man Streitigkeiten unter sich behandeln. Und wir sehen hier, dass Musa a.s. erstmal dem Volk die Schuld gegeben hat. Also er gab erstmal dem Volk die Schuld, danach packte er seinen Bruder am Barte. Das heißt, er gab Harun a.s. dann die Schuld, ja, dem Emir, dem Führer sozusagen. Und da war ja der Wakil von Musa Islam. Ja, er war der Stellvertreter von Musa Islam. Und er hat ihn ja in Verantwortung über Ben Israel gesetzt. Taib, Sura 7, Vers 151. Er, Musa, sagte: Mein Herr, vergib mir und meinem Bruder und lasse uns in deine Barmherzigkeit eingehen. Du bist ja der Barmherzigste der Barmherzigen. Jana, wo er gesehen hatte, dass Harun al-Islam unschuldig war, machte er Dua für ihn. Sura 20, Vers 95. Er sagte: Doch, was ist mit dir, O Samiri? Jana, nochmal, Jana, weil diese Sache ist wichtig, dass man die nicht vergisst. Erst tadelte Musa al-Islam das Volk, Jana Ben Israel, für diese Übeltat, für diesen Schirk, Jana. Danach tadelte er den Emir, also Harun al-Islam, und danach den Übeltäter selbst, Samiri, obwohl er die Quelle des Problems war. Doch warum? Wenn das Volk nicht mitgespielt hätte, wäre es nicht so weit gekommen. Okay? Und wir haben auch ein gutes Beispiel in die Lage von heute von uns. Zum Beispiel, wir sehen, viele muslimische Länder sind unter Besatzung der Kuffar oder Murtadin oder haben Murtadin als Herrscher über ihr über sich. Warum? In erster Linie ist das Volk an sich selber schuld. Erster Linie. Allah sagt in einer Aya, ich weiß jetzt nicht, welche die war, wenn das Volk oder wenn die Leute der Stadt oder Dorf geglaubt hätten und gottesfürchtig gewesen wäre, würde Allah subhanahu wa ta'ala die Segen von Himmel und Erde senden. Und Ibn Qayyim rahimahullah sagt auch, dass eine Strafe für die Menschen ist, die eine Strafe oder eine Folge ihrer Sünden ist, dass Allah subhanahu wa ta'ala einen ungerechten Herrscher über sie setzt. Und na, Sura 20, Vers 92 bis 94. Er, Musa, sagte: O Harun, was hat dich, als du sie irregehen sahst, davon abgehalten, mir zu folgen? Hast du dich denn meinem Befehl widersetzt? Er sagte: O Sohn meiner Mutter, pack mich nicht am Bart und nicht am Kopf. Ich fürchtete, du würdest sagen, du hast unter den Kindern Israels Zwietracht gestiftet und mein Wort nicht beachtet. Und Sura 20, Vers 96 bis 98. Er sagte: Ich gewahrte, was sie nicht gewahrten. Also Musa fragte ihn, ja, was ist mit dir, O Samiri? Und er sagte, der Samiri: Ich gewahrte, was sie nicht gewahrten. Also ich merkte etwas, was sie nicht gemerkt haben. Und so fasste ich eine Handvoll Erde von der Spur des Gesandten und warf sie dann hin ins Feuer. Und wie wir beim letzten Vers gesagt haben, das war die Spur von Jibril a.s. oder von seinem Pferd. Und er schmiss sie dann ins Feuer. So habe ich es mir selbst eingeredet. Er sagte: Geh weg, es ist dir im Leben beschieden zu sagen, berührt mich nicht. Also die Strafe von Samiri war, dass er weder Leute berühren konnte, noch konnte jemand ihn berühren. Also er konnte niemanden mehr anfassen. Und er sagt weiter: Und du hast eine Verabredung, die dir nicht gebrochen wird. Und schau auf deinen Gott, dessen Andacht du dich dauernd hingegeben hast. Wir werden ihn ganz gewiss verbrennen und hierauf werden wir ihn ganz gewiss in das große Gewässer streuen. Euer Gott ist allein Allah, außerdem es keinen Gott gibt. Er umfasst alles mit seinem Wissen. Bin Israel machte Tauba von diesem Schirk und Allah subhanahu wa ta'ala akzeptierte dies unter einer Bedingung. Sura 2, Vers 54. Und als Musa zu seinem Volk sagte: O mein Volk, ihr habt euch selbst Unrecht zugefügt, indem ihr das Kalb zum Gegenstand der Anbetung genommen habt. Bereut nun vor eurem Erschaffer und tötet dann euch selbst. Ja, die Schuldigen, ja, ne? Und euch selbst. Dies ist besser für euch vor eurem Erschaffer. Und da nahm er eure Reue an. Er ist ja der Reueannehmende und Barmherzige. Und die Mufassirin sagten: Die Unschuldigen töten die Schuldigen. Sie nahmen ihre Schwerter und töteten sich gegenseitig. Es war ein Massaker. Manche sagten 70.000 Tote. Sura 7, Vers 155. Und Musa wählte aus seinem Volk 70 Männer zu unserer festgesetzten Zeit. Als sie nun das Zittern ergriff, sagte er: Mein Herr, wenn du gewollt hättest, hättest du sie schon zuvor vernichtet und auch mich. Willst du uns vernichten für das, was die Toren von uns getan haben? Ja, die Toren, ja, die Schwachsinnigen. Es ist doch nur deine Versuchung, mit der du in die Irre gehen lässt, wen du willst und recht leitest, wen du willst. Du bist unser Schutzherr, so vergib uns und erbarme dich unser. Du bist der Beste derer, die vergeben. Ja, manche Mufassirun sagen, diese 70 kamen, um sich zu entschuldigen. Musa ging in eine Wolke beim Berg und sah Licht. Da redete Musa mit Allah. Als er herauskam, sagten die Bene Israel zu ihm, Surah 2, Vers 55, und als ihr sagtet: O Musa, wir werden dir nicht eher glauben, bis wir Allah unverhüllt sehen. Da überkam euch der Donnerschlag, während ihr zuschautet. Was, Subhanallah, was ist das für eine Aussage? Ja, ne, wir glauben dir nicht, bis wir Allah offenkundig gesehen haben. Und das sagen die zu einem Rasulallah. Surah 7, Vers 156 bis 157. Und bestimme für uns in diesem Diesseits Gutes und auch im Jenseits. Gewiss, wir haben zu dir zurückgefunden. Er sagte: Mit meiner Strafe treffe ich, wen ich will. Aber meine Barmherzigkeit umfasst alles. Ich werde sie für die bestimmen, die gottesfürchtig und die Abgabe entrichten und die an unsere Zeichen glauben. Die dem Gesandten, dem schriftunkundigen Propheten folgen, den sie bei sich in der Tora und im Evangelium aufgeschrieben finden. Er gebietet ihnen das Rechte und verbietet ihnen das Verwerfliche. Er erlaubt ihnen die guten Dinge und verbietet ihnen die schlechten. Und er nimmt ihnen ihre Bürde und die Fesseln ab, die auf ihnen lagen. Diejenigen nun, die an ihn glauben, ihm beistehen, ihm helfen und dem Licht, das mit ihm herabgesandt worden ist, folgen, das sind diejenigen, denen es wohl ergeht. Taib. Musa al-Islam gab ihnen nun ein Gesetz, eine die Taura. Das ist das Gesetz Allahs vor unserer Scharia, die Taura. Beziehungsweise die Taura war vor uns. Das ist yani die Scharia von Musa al-Islam. Musa war ein Rasul von Allah, ein Gesandter, der mit einer neuen Scharia kam. Und auch einem neuen Buch namens Taura. Und er befahl es den Ben Israel, es zu befolgen. Sie aber sagten, zeig uns erst, was da drinnen steht. Sie sagen, zeig uns erst, was in der Tora steht, und danach glauben wir dran oder glauben nicht dran, sozusagen. Also sie stellen Bedingungen. Ja, ne? Was ist spannend, ne? Sura 2, Vers 63. Und als wir mit euch ein Abkommen trafen und den Berg über euch emporhoben und zu euch sagten, haltet fest an dem, was wir euch gegeben haben, und gedenkt dessen, was es enthält, auf das ihr gottesfürchtig werden möget. Und Sura 7, Vers 171. Und als wir den Berg über sie heraushoben, als wäre er ein Schattendach, und sie glaubten, er würde auf sie fallen, haltet fest an dem, was wir euch gegeben haben, und gedenkt dessen, was es enthält, auf das ihr gottesfürchtig werden möget. Ja, die Mufassirun sagen, als der Berg über Bene Israel gehoben wurde, sagten sie, wir akzeptieren, ja, wir glauben, wir akzeptieren die Tora. Als der Berg über ihr Kopf, ja, du musst dir vorstellen, und sie machten sogar Sujud, ja, die Bene Israel machten, die machten dort Sujud, und der Ibn Abbas radiallahu anhu sagte, sie machten nicht Sujud auf ihre Stirn und Nase, sie machten Sujud auf ihren Wangen, yani damit sie den Berg beobachten können. Also Sujud machten sie, weil du musst dir vorstellen, ein Berg, wie groß ist ein Berg? Yani ist Kilometer hoch, und du schaust in den Himmel und du siehst, wie er über deinen Kopf schwebt. Yani, ist ein gewaltiger Moment. Taib. Jetzt haben wir einen, jetzt kommen wir schon zu der nächsten Geschichte. Und das ist, einer unter den Bani Israel wurde getötet. Und sie wussten nicht, wer der Mörder war. Musa a.s. sagte ihnen, also befahl ihnen, sie sollen eine Kuh schlachten. Sura 2, Vers 67. Und als Musa zu seinem Volk sagte, Allah befiehlt euch, dass ihr eine Kuh schlachten sollt. Sie sagten, machst du dich über uns lustig? Er sagte, ich nehme Zuflucht bei Allah davor, dass ich zu den Toren gehöre. Ja, zu den Toren, wie hier übersetzt, ist ein altes Wort im Deutschen. Heutzutage sagt man sowas wie schwachsinnig. Der Befehl oder ja, der Befehl zu den Bin Israel war, dass sie eine Kuh schlachten. Irgendeine Kuh, ist egal, ja, ne? Welche Farbe, Größe, Geschlecht, alles egal, Hauptsache eine Kuh. Aber ich glaube, Kühe sind nur weiblich. Sonst wäre es ja ein Stier, Allah. Taib. Sura 2, Vers 68 bis 73. Sie sagten, bitte für uns deinen Herrn, um uns Klarheit zu geben, wie sie sein soll. Er sagte, Allah sagt, es soll eine Kuh sein, die weder zu alt noch zu jung zum Kalben ist, sondern dazwischen im mittleren Alter. So tut nun, was euch befohlen wird. Sie sagten, bitte für uns deinen Herrn, uns Klarheit zu geben, welche Farbe sie haben soll. Er sagte, Allah sagt, es soll eine gelbe Kuh sein, von lebhafter Farbe, die die Betrachter erfreut. Sie sagten, bitte für uns deinen Herrn, uns Klarheit zu geben, wie sie sein soll. Die Kühe erschienen uns alle oder erscheinen uns alle ähnlich. Doch wenn Allah will, so werden wir wahrlich recht geleitet sein. Er sagte, er, Allah sagt, es soll eine Kuh sein, nicht fügsam gemacht durch Flügen, Flügen, der Erde noch durch Bewässern von Saatfeld. Fehlerfrei, makellos. Sie sagten, jetzt bist du mit der Wahrheit gekommen. So schlachteten sie sie, doch beinahe hätten sie es nicht getan. Und gedenkt, als ihr jemanden getötet hattet und euch darüber strittet, und Allah wollte herausbringen, was ihr verborgen hattet, hieltet, da sagten wir, schlagt ihn, yani den Toten, mit einem Stück von ihr. So machte Allah die Toten wieder lebendig und zeigt euch seine Zeichen, auf das ihr begreifen möget. Surah 2, Vers 74. Hierauf nach alledem verhärteten sich dann eure Herzen, so dass sie wie Steine waren oder noch härter. Und unter den Steinen gibt es wahrlich manche, denen Flüsse entspringen und andere, die bersten, worauf Wasser aus ihnen herausfließt, und wieder andere, die herabstürzen aus Furcht vor Allah, und Allah ist nicht unachtsam dessen, was ihr tut. Yani, die haben den Toten dann mit diesem Stück geschlagen. Mit einem Stück Fleisch, glaube ich, haben sie den dann geschlagen. Dann ist dieser Tote wieder auferstanden. Und dann sagte dieser Tote, oder jetzt Lebendige, er sagte, mein Neffe hat mich getötet. Und danach, nachdem er das gesagt hat, ist er wieder verstorben. Und was lernen wir auch unter dieser Geschichte? Ein Nabi soll nicht so oft befragt werden. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sagt, und dieser Hadith ist in Sahih Muslim, er sagt in der Khutbah, macht Hajj, und einer fragt ihn dann jedes Jahr, und er wiederholte die Frage dreimal. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ignoriert ihn, und beim dritten Mal sagt er dann, was ich noch im Kopf habe, was er gesagt hat, sinngemäß, was ich euch gebe, das macht, und was ich euch verbiete, dessen enthaltet euch. So war das, glaube ich, Allah alim. Oder, nein, er sagte, ich bin kurz davor, Ja zu sagen, also das jedes Jahr, aber wenn ich das sage, dann wird es zur Pflicht für euch. Aber das heißt nicht, dass man nicht fragen soll, wenn man kein Wissen hat in manchen Themenbereichen. Denn wenn man nicht weiß, beziehungsweise das Gegenmittel oder das Heilmittel für Unwissenheit oder gegen Unwissenheit ist das Fragen. Und dass man ja nicht unnötige Fragen stellt. Allah sagt ja auch, فَسَأَلُوا أَهْلَ ذِكْرِ إِن كُنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ. Und fragt die Leute der Ermahnung, wenn ihr nicht wisst. Ja, fragt ihr die Gelehrten, wenn ihr nicht wisst. Und wir sehen hier wieder einmal den Umgang von Bin Israel mit ihrem Propheten. Aber der einzige Grund, warum die Umma von Muhammad sallallahu alaihi wasallam keinen Propheten tötet, ist, weil sie keinen haben. Also wenn diese Umma auch einen Propheten hätte, hätten sie sie mit Sicherheit auch getötet. Also weil Muhammad sallallahu alaihi wasallam der Letzte war vor 1400 Jahren und es nach ihm keinen mehr geben wird. Deswegen, weil wir sehen hier den Umgang mit der Ben Israel mit Musa. Da will ich gar nicht wissen, was der Umgang der heutigen Umma mit seinem Nabi gewesen wäre. Oder wir sehen ja auch, wie die Umma mit den Gelehrten der Ahlus Sunna umgeht. Und so weiter. Taib, wir beenden hier inshallah. Und Allah ist am besten, wallahu a'lam, wa sallallahu ala nabiyyi Muhammad, ala alihi wa sahbihi ajma'in, subhanakallahumma wa bihamdika, ashhadu an la ilaha illa ant, astaghfiruka wa atubu ilayk, wa akhiru da'wana, innal hamdalillahi rabbil alamin.